Thema: Reisewetter, Unwetter. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. Muster: Der Sommerurlaub muss gründlich vorbereitet werden. Die Familie bestimmt das Reiseziel, die Anreise, studiert die Webseiten von Reiseveranstaltern und stellt sogar den ganzen Reiseplan samt Freizeitprogramm zusammen. Jeder will einen perfekten Urlaub. Auch das Klima des Urlaubsortes spielt bei den Reisevorbereitungen eine wichtige Rolle. Wohin man zu welcher Jahreszeit fahren sollte, hängt auch von den klimatischen Bedingungen des Ziellandes ab. Wegen der unerträglichen Hitze und der trockenen Luft lohnt sich zum Beispiel eine Dubai-Reise im Juli nicht, um ein Beispiel zu nennen. Für die meisten Sonnenanbeter heißt es, ab in den Süden, zum Beispiel in die Mittelmeerländer. In Italien oder Spanien herrscht mediterranes Klima mit lauwarmem Meerwasser und Durchschnittstemperaturen über 30 Grad. Kein Regen stört hier den Sommerurlaub. Auch nachts gehen die Temperaturen nicht unter 20 Grad Celsius. Natürlich kann auch zu viel Sonnenschein schaden. Die UV-Gefahr ist besonders in den Mittagsstunden extrem groß. Experten empfehlen zum Schutz vor schädlicher UV-Strahlung auf das Sonnenbaden zu verzichten. Wichtig ist auch ein entsprechender Schutz durch Kleidung sowie Sonnencreme. Wie gründlich die Reisevorbereitungen auch sein mögen, das Wetter kann den ganzen Auslandsaufenthalt verderben. Schon manch ein Badeurlaub fiel wegen des schlechten Wetters ins Wasser. Vor der Reise kann man natürlich den Reisewetterbericht lesen, per Google nach einer Stadt suchen, um die aktuellen Wetterdaten zu bekommen. Und es gibt viele Wetter-Apps mit ähnlichen Funktionen. Wird schlechtes Wetter vorhergesagt, hat man Pech. Ich meine, 2 Tage vor dem Hinflug kann man doch die Reise nicht mehr absagen oder verlegen. Diese bittere Erfahrung habe ich auch mit der Klasse gemacht, als wir letzten Frühling eine Klassenfahrt an dem Bollerton gemacht hatten. Kälterekorde im Juni, eiskaltes Wasser, leere Strände und Dauerregen. Das Wetter hat eben verrückt gespielt und uns blieb nichts anderes übrig, als uns die ganze Zeit im Hotelzimmer mit Gesellschaftsspielen zu amüsieren. Es gibt aber noch Schlimmeres. Nicht vorhersagbare extreme Wettererscheinungen, heftige Stürme, Überflutungen, Schlammlawinen, Erdrutsch, Tornados oder Taifune werden zum Risiko. Diese Wetterkatastrophen können ganze Stadtteile in Schutt und Asche legen, wie man das auf Bild 2 sieht. Das Unwetter kann besonders in Küstenregionen große Schäden anrichten. Urlauber sind in Lebensgefahr, Leute werden evakuiert. Wenn die Sturmwarnung zu spät kommt, bricht Panik unter Badeurlaubern und Seglern aus. Man hört immer wieder in den Nachrichten, dass ausländische Touristen verletzt worden oder ums Leben gekommen sind. Rettungskräfte bergen verunglückte Menschen und transportieren sie in örtliche Krankenhäuser. Es ist ein schwacher Trost, dass man mit einem Schock davonkommt. So hatte man sich doch den Urlaub wirklich nicht vorgestellt. Und dafür kann man niemandem die Schuld geben. Flughäfen und Häfen werden gesperrt. Urlauber sitzen fest und hoffen, dass der Sturm und seine katastrophalen Folgen bald vorbei sind.